Das nimmt der Wind mit nach Haus. Ein Abschiedslied geht auf die Fahrt mit raus. Im Herzen die Liebste, den Kompass im Blick. Und Gott weiß, wir kehren zurück. Wir werden niemals, niemals untergehen. Wir werden alle Stürme überstehen. Wir werden unsere Heimat wiedersehen. Wir werden niemals, niemals untergehen. Das Fernweh führt uns ans Ende der Welt. Das Ziel ist das, was uns zusammenhält. Solang keine Seele den Glauben verliert, gibt's nichts, das uns aufhalten wird. Wir werden niemals, niemals untergehen.